Die Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas wurden am 22. und 26. April in der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, die ihren Hauptsitz in Spanien hat, und im antiimperialistischen Forum Deutschlands, das schwedische Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas am 25. April in Stockholm und das nigerianische Nationale Vorbereitungskomitee am 26. April in Abuja gebildet. Sie beschlossen, zum 7. Parteitag der PDAK vielfältige politische und kulturelle Veranstaltungen wie Festmeeting zu organisieren.